Das Gericht von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Gericht. Das Fallbeil fiel, auf dem Schafott bekam er seinen Lohn. Den roten Ring um seinen Hals stand er vor Gottes Thron. Die weißen Engel schlugen all die Hände vors Gesicht. Und eine tiefe Stimme sprach, es sei ihm das Gericht. Es sprach der Geist mit hartem Blick, so fahr zur Hölle hin. Du hast vergossen Bruderblut, die Nacht sei dein Gewinn. Die schwarzen Engel augenlos, die Mienen tot und stumm, die stellten um den Schächter sich ganz eng und dicht herum. Es sprach der Sohn mit weichem Blick, lasst ihn zum Lichte ein, er hat mit Tod die Tat gebüßt und soll willkommen sein. Die weißen Engel nahmen all die Hände vom Gesicht. Die tiefe Stimme aber sprach, fahrt fort in dem Gericht. Es sprach der Geist, es sprach der Sohn, die Waage fiel und stieg, sie stieg und fiel, bis daß der Sohn beklommen stand und schwieg. Die Stimme schwoll, die Stimme quoll, sie fiel wie Blei hinab. Ihr schwarzen Engel, tretet her, führt ihn zum ew'gen Grab. Der Mörder sah die Stimme an und sprach, das nennst du recht? Was schufest du zum Herrn mich und machtest mich zum Knecht? Er riss das flammend heiße Schwert dem Cherub aus der Hand und schlug der schwarzen Engelschar bis an der Höllenrand und schrie der stummen Stimme zu, du trägst allein die Schuld, du gabst mir zu viel Leidenschaft und nicht genug Geduld, gabst mir den Nacken steif und stolz und kochend heißes Blut, dich trifft, was ich verbrochen hab, in glühend roter Wut. Kommt her, ihr Engel ohne Blick, ihr Engel schwarz wie Nacht, hier steht ein Mann mit einer Wehr, der eurer aller lacht. Komm, Satan, her, mit Flammenschrift bemal ich dein Gesicht. Sind auch Milliarden hinter dir, ich folg dir dennoch nicht. Die tiefe Stimme stieg empor, sie wurde leicht und hell. Sie wurde rosig, wurde warm und sprach, komm her, Gesell. Da fiel der Mörder auf die Knie und sprach, o Herr, hab Dank. Und aus der weißen Engelschar erscholl ein Lobgesang. Ende von Das Gericht. Gelesen von Cornelius.